Telekom-Fernsprecher Frankenwerft an Radio Apure. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung hier am Fahrkartenhäuschen der Köln-Düsseldorfer Schifffahrtsgesellschaft zählen einige wartende Touristen, die hier auf ein Rheinschiff der besagten Köln-Düsseldorfer Schifffahrtsgesellschaft warten, sowie einige heruntergekommene Tauben, die hier vor den Touristen auf Futter lauern. Ansonsten außer einigen Taubenfedern, Zigarettenkippen und Spuren, die auf ein ehemaliges Hochwasser hindeuten, hier in der Frankenwerft keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.